oder an den Kuss. Ein Kuss so zart wie ein Sonnenstrahl im Frühling, ein atemloser Hauch. Schmeckt ich deine Lippen sinnlich fein, wie ein dekadenter Wein. So voll, so mundig, zehren mich deine Gestalt zu verehren, aus deren Mund nur schönste Worte kommen. Es lässt mir keine Ruhe zum Schluss. Ich schenk in dir meinen gefühlvollsten, lieblichsten, reinsten Kuss.